Was die Torhüterabteilungen betrifft, so waren von den Korahitern Meselemja, der Sohn Kores, aus den Nachkommen Asafs. Meselemjas Söhne aber waren Sachaja, der Erstgeborene, Jediael der Zweite, Sebadia der Dritte, Jadnil der Vierte, Elam der Fünfte, Johanan der Sechste, Eljonai der Siebente. Die Söhne Obed-Edoms waren Semaja der Erstgeborene, Josabad der Zweite, Jo der Dritte, Sacha der Vierte, Netanil der Fünfte, Amiel der Sechste, Issachar der Siebente, Pigulethai der Achte, denn Gott hatte ihn gesegnet. Seinem Sohne Semaja aber wurden auch Söhne geboren, die in ihrer Familie herrschten, denn sie waren wackere Männer. Die Söhne Semajas waren Otne, Rephael, Obed und Elsabad, seine Brüder, tüchtige Leute, Elihu und Semachja. Diese alle gehörten zu den Nachkommen Obed-Edoms, sie und ihre Söhne und Brüder, tüchtige Männer, voller Fähigkeit zum Dienst, zusammen 62 von Obed-Edom. Auch Meselemja hatte Söhne und Brüder, tüchtige Leute, zusammen 18. Und die Söhne Hosas, der zu den Nachkommen Meraris gehörte, waren Simri, das Oberhaupt, denn es war kein Erstgeborener mehr vorhanden, und so machte ihn sein Vater zum Oberhaupte, Hilkia der Zweite, Tebalja der Dritte, Sachaja der Vierte. Der Söhne und Brüder Hosas waren insgesamt 13. Diesen Abteilungen der Torhüter, genauer den Geschlechtshauptern, fielen so gut wie ihren Stammesgenossen amtliche Verrichtungen im Dienst am Tempel Jahwes zu. Und man warf das Los für die einzelnen Tore nach Familien, so dass es den jüngeren wie den älteren Gliedern derselben galt. Da fiel das Los für das Tor nach Osten zu auf Selemja. Auch für seinen Sohn Sachaja, einen einsichtsvollen Berater, warf man Lose, und das Los fiel für ihn auf das Tor nach Norden zu, für Obed-Edom nach Süden zu und für seine Söhne auf das Vorratshaus, und für Hosa auf das Tor nach Westen zu nebst dem Saliche-Tor, an der aufsteigenden Straße, ein Posten neben dem anderen. Am Tore nach Osten zu waren der Leviten 6, nach Norden zu täglich 4, nach Süden zu täglich 4, am Vorratshause je 2, am Papa nach Westen zu, 4 für die Straße, 2 für den Papa. Dies sind die Abteilungen der Torhüter von den Nachkommen der Korahiter und von den Nachkommen Meraris. Und ihre Stammesgenossen, die Leviten, beaufsichtigten die Vorräte des Tempels Gottes und die Vorräte an geweihten Gaben, die Nachkommen Ledans, die Nachkommen des Gersoniters, Ledans, die Familienhäupter des Geschlechtes Ledans, des Gersoniters, die Jehiliter, die Nachkommen der Jehiliter, Setam und sein Bruder Joel, beaufsichtigten die Vorräte des Tempels Jahwes. Was die Amramiter, Jezariter, Hebroniter und Usiliter betrifft, so war Sebuel, der Sohn Gersoms, des Sohnes Moses, Oberaufseher über die Vorräte. Und was seine Stammesgenossen von Elisa her betrifft, so war dessen Sohn Reabja, dessen Sohn Jesaja, dessen Sohn Joram, dessen Sohn Sichri, dessen Sohn Selomit. Dieser Selomit und seine Brüder beaufsichtigten alle Vorräte an geweihten Gaben, die der König David und die Familienhäupter, die Anführer der Tausendschaften und der Hundertschaften und die Heerführer geweiht hatten, von den Kriegen her und von der Beute hatten sie sie geweiht, um den Tempel Jahwes zu unterstützen, und alles, was Samuel, der Seher, und Saul, der Sohn Kis, und Abner, der Sohn Ners, und Job, der Sohn Zeruias, geweiht hatten, alles Geweihte stand unter der Aufsicht Selomits und seiner Brüder. Von den Jezaritern waren Kenania und seine Söhne für die auswärtigen Geschäfte in Israel, als Amtleute und Richter, bestimmt. Von den Hebronitern standen Hasabja und seine Brüder, tüchtige Leute, 1700 an der Zahl, der Verwaltung Israels westlich vom Jordan vor, in allen Angelegenheiten Jahwes und im Dienste des Königs. Zu den Hebronitern gehörte Jeria, das Oberhaupt der Hebroniter nach ihren Geschlechtern und ihren Familien. Im 40. Jahre der Regierung Davids wurden sie aufgesucht, und es fanden sich unter ihnen wackere Männer zu Jeser in Gilead und seine Geschlechtsgenossen, tüchtige Leute, zusammen 2700 Familienhäupter, die setzte der König David über die Rubeniten, die Gaditen und den halben Stamm der Manassiten in allen Angelegenheiten Gottes und den Angelegenheiten des Königs.